Es ist 10 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit José Nachsiandi. Guten Morgen. Bei der Bahn fallen immer mehr Züge aus. Unionspolitiker fordern einen Wertekundeunterricht. Und das Wetter ist sonnig bis 27 Grad. Die Zahl der Zugausfälle bei der Deutschen Bahn ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 2017 seien 140.000 Züge ausgefallen und damit 20.000 mehr als im Vorjahr. Das schreibt die Rheinische Post und zitiert aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen. Etwa 97.000 Züge verließen demnach im vergangenen Jahr den Startbahnhof, kamen aber nie am Zielbahnhof an. Im laufenden Jahr dürfte es laut Bericht ähnlich viele Zugausfälle geben. Die Spitzen der Bundestagsfraktionen von Union und SPD treffen sich am Mittag auf der Zugspitze zu einer Klausurtagung, um die Themen für die nächsten Monate festzulegen. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem Maßnahmen gegen die stark steigenden Mieten. Fast zeitgleich treffen sich die Chefs der Unionsfraktionen der Länder. Schwerpunktthema hier die Integration. Marion Köhlis mit mehr Details. Es soll vor allem um den sogenannten Wertekundeunterricht gehen. Darin sollen den Kindern von Zuwanderern die Grundregeln des Rechtsstaates vermittelt werden. Zusammen mit einem Sprachkurs soll dieser Wertekundeunterricht im Besuch einer Regelschule vorgeschaltet werden. Die Fraktionschefs von CDU und CSU haben laut Rheinischer Post schon einen fertigen Beschlussentwurf in der Tasche, den sie auf einem Treffen in Frankfurt auch Kanzlerin Merkel präsentieren wollen. Besonders viel Sympathie für diesen Vorschlag kommt aus Bayern und Hessen. Die Finanzminister von Bund und Ländern haben sich laut Handelsblatt auf ein Gesetz geeinigt, um Tricksereien zur Steuervermeidung zu verhindern. Der Entwurf ist demnach so gestrickt, dass der Gesetzgeber zeitnah auf Schlupflöcher reagieren kann. Wirtschaftsberater sollen zum Beispiel künftig beim Finanzamt melden müssen, wenn sie bestimmte Steuersparmodelle verkaufen wollen. Das Parken in zweiter Reihe könnte für Autofahrer bald teurer werden. Die Bundesländer wollen höhere Bußgelder durchsetzen. Das schreibt die Saarbrücker Zeitung. Arne Beckmann mit den Details. 20 Euro Strafe sind viel zu wenig, meint der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Frank Horch. Für ihn ist das Parken in zweiter Reihe grob gefährlich und muss deshalb härter sanktioniert werden. Auch Grünen-Verkehrsexpertin Daniela Wagner sprach sich für höhere Bußgelder aus. Andere Verkehrsteilnehmer würden durch die Falschparker massiv eingeschränkt werden. FDP-Politiker Oliver Luksic nahm zumindest einen Teil der Verkehrssünder in Schutz. Gerade Lieferanten und Paketdienste hätten oftmals keine andere Möglichkeit, als kurz in der zweiten Reihe zu halten. In Herten im Kreis Recklinghausen sind am Morgen durch Reizgas 15 Menschen verletzt worden, darunter 5 Kinder. Das Gas strömte aus einem Behälter in einer Wohnung und breitete sich laut Polizei auf andere Wohnungen aus. Die Ermittler gehen momentan nicht von einem Unfall aus. Es gebe Hinweise auf eine Beziehungstat, sagte ein Polizeisprecher. Und das waren die Nachrichten mit José Nachsiandi. Das Wetter. Weiter zu Leandro Luig aus der Wetterredaktion. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist ein ziemlich sommerlicher Wochenstart mit viel Sonne. Dazu gibt es Temperaturen bis zu 27 Grad und es bleibt trocken. Morgen wird es ganz ähnlich. Am Mittwoch kann es dann ab und zu mal gewittern. NRW Verkehr. Und hier dauert es laut ADAC mindestens 14 Minuten länger. A1 Dortmund-Köln zwischen Westhofener Kreuz und Hagen-West 4 Kilometer, 14 Minuten mehr. Und weiter zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen 4 Kilometer plus 21 Minuten. A2 Hannover-Dortmund zwischen Feldheim und Porta Westfalica 3 Kilometer. 15 Minuten plus und die A45 Dortmund-Hagen zwischen dem Westhofener Kreuz und Kreuzhagen 4 Kilometer und 16 Minuten on top. Radio Neandertal am Vormittag. Schönen Start in die neue Woche auch von uns. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine gute Woche für Pietro Lombardi wird. Ah ja, der hat ja gerade 12.000 Euro verloren. Er wollte sich eine Uhr kaufen und hatte das Geld extra in bar dabei. Wie verliert man bitte schön 12.000 Euro? Was weiß ich, wie selten dabei. Vielleicht hat er sich die Scheine so lose, weißt du, in die Jackentasche gesteckt. Und dann sind sie rausgepurzelt. Ja, wie man das so macht, wenn man 12.000 Euro mit sich führt. Ne? 12.000 Euro weg und keine teure Uhr. Kathi und Kevin helfen Pietro Lombardi jetzt mal. Lieber Pietro, es ist jetzt 10.04 Uhr. Warum eine Rolex kaufen, wenn man Lokalradio hören kann? Kevin Zimmer und Katharina Theule hier. Hauptsache Alessio geht's gut. All of the windows inside this room. Cause I wanna touch you, baby. And I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up. like a jacket, so do yours. We'll roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. See the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up for me. Try. Girl, give love to your body. It's only you that can stop it. Girl, give love to your body. It's only you that can stop it. Girl, give love to your body. Ist dir das auch schon aufgefallen? Ich habe heute Morgen noch keinen einzigen Kollegen mit schlechter Laune gesehen. Doch, hier, mich. Hä? Ja, in der Kantine gibt es heute so ein karibisches Hühnchengedöns mit Reis, alles in Ordnung. Und jetzt kommt's, Rosinen. Und bei Rosinen, sobald ein Essen Rosinen hat, ist es bei mir verwirkt. Ja, also es ist nimmst du halt einen Salat? Naja, also Sie merken, fast alle haben gute Laune. Komm, kurze Woche, geiles Wetter. Und Rosinen, Mensch. Ich brauche viel Geduld. Hier ist der perfekte Musikmix zu schönem Wetter. Ricky Martin, Live in La Vida Loca. Sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, merkt man halt, dass es einem viel besser geht. Die Leute sind viel freundlicher. Das macht viel aus. New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Yeah. Neandertal. Den Frühling hören. Hören Sie auf, durch den Laden zu tanzen. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Haben Sie bloß keinen Spaß? Ja, haben Sie bloß keinen Spaß. Wir versauen Ihnen jetzt ein bisschen die Laune, denn ja, vielleicht haben Sie eine Internetseite oder Ihre Firma hat eine. Oder Ihr Verein. Oder Sie haben einen Blog, weil Sie Haustüren fotografieren. Hat man sowas? Macht man? Gibt's alles. Ja. Ja, ab dem 25. Mai stehen alle mit einem Bein im Knast. Ja, komm, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber das ist wichtig für Sie. Die neue Datenschutzgrundverordnung. Oh Gott, was für ein Wort. Ja. Es ist aber wichtig, weil sie wird viele kalt erwischen, die wie auch immer im Internet vertreten sind. Ja, das musst du nämlich jetzt jedem Besucher deiner Website sagen, was du mit den Daten machst, die du da sammelst. Und man sammelt ja automatisch Daten, wenn es nur, was weiß ich, die IP-Adresse ist, die man da so hinterlässt. Vielleicht haben Sie direkt ein, zwei Fragen im Kopf. Antworten bekommen Sie morgen ganz ausführlich von unserem Experten und Medienrechtler Christian Solmecke. Der beantwortet Ihre Fragen bei uns morgen Vormittag in der Sendung. Schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Frage über unsere Homepage. Radioneandertal.de. Kevin Zimmer und Katharina Tirole hier. Schönen Montag. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Something beautiful.

nun zum Wetter. Heute werden es frühlingshafte MX 5 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei unter MX 5%. Und die Sonne scheint mindestens MX 5 Stunden. Nichts wie Roadster. Am besten im legendären Mazda MX 5. Schon ab 109 Euro monatlich. Jetzt mehr Infos zum Angebot auf mazda.de. Mazda. Sommerzeit bei Betten Isenbügel ist wie ein kleiner Urlaub zu Hause. Mit romantischer Bettwäsche, anschmiegsamen Zudecken und kuscheligen Handtüchern. Finden Sie alles für Ihren neuen Lieblingsplatz bei Betten Isenbügel in der Rattinger City, Oberstraße 48. Oh, du mein Payback-Kärtchen. Rüttel dich und schüttel dich. Wirf Goldgewinne über mich. Kein Problem. Bei den goldenen Payback-Gewinnwochen von Aral gibt's jetzt die Chance auf 5 Millionen Premium- und Sofortgewinne. Mehr Infos unter aral.de. Aral. Alles super. Das beste Geschenk, seit es den Muttertag gibt, wird Ihnen präsentiert von Rewe-Kassiererin Steffi Meier. Die Losgutscheine der Aktion Mensch mit traumhaften Gewinnen bis zu 1 Million. Jetzt sogar mit der Extra-Chance auf 500.000 Euro bei jedem Kauf eines Gutscheins. Nur in Ihrem Rewe erhältlich. Ach ja, und wenn du das hörst, Sohnemann, ich würde mich auch drüber freuen. Aktion Mensch, das wir gewinnt. Müller! Müller! Was ist das? Das ist doch keine Performance! Das ist Kindergarten, was Sie hier machen! Sie haben bis morgen Zeit, das auszubügeln! Bürostress? Schwitz es raus in deinem Frühjahrsprojekt. Hornbach, es gibt immer was zu tun. See what makes you wild. See what drives me wild. I'll come a little closer to the other side. I love it when you go wild. I love it when you go wild. I said, hey, I never. You know it draws me in. I love the love we're in. I love this love we're in. I know there's a God above and she won't mind. Cause she made you wild. Yeah, she made you wild. I said, hey. Ich bin länger wach, muss nicht so viel schlafen. Jeder Mensch ist einfach irgendwie glücklicher drauf, wenn die Sonne scheint. Ja, die Vorfreude auf den Sommer ist deutlich zu spüren. Den Frühling hören. Radio Neandertal. Radio Neandertal. Radio Neandertal. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. Es ist 10:30. Radio Neandertal. Die Nachrichten in 100 Sekunden. Mit Anna Tefernt. Guten Morgen. Russlands Präsident Putin wird gleich zum vierten Mal offiziell Präsident. Er legt den Amtseid ab. Putin beherrscht die russische Politik seit 18 Jahren. Das Treffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim soll nach südkoreanischen Medienberichten in Singapur stattfinden. Als Termin für das Treffen sei Mitte Juni anvisiert. Die Stimmung auf dem Bau ist schlecht. Grund sind die zuletzt gescheiterten Tarifverhandlungen. Das sagt die Gewerkschaft IG Bau. Sie wird heute mit einer Bauarbeiterdelegation aus dem Kreis Mettmann nach Berlin fahren. Dort versucht Ex-Bundeswirtschaftsminister Clement, im Tarifstreit zu schlichten. Das nutzen die Bauarbeiter für ihren Protest. Obwohl der Bau boome, gäbe es keine Tarifabschlüsse. In anderen Branchen gäbe es die aber, so die IG Bau. Sie fordert 6% mehr Lohn plus und ein Weihnachtsgeld. Im Kreis Mettmann arbeiten nach Angaben der Gewerkschaft rund 3.300 Menschen auf dem Bau. Sicheres Autofahren ohne Staus oder lange Parkplatzsuche. Das soll in Düsseldorf getestet werden. Ab Juli gibt es eine Teststrecke. Sie führt über die A57, die A52 durch den Rhein-Allee-Tunnel, über die Rhein-Knie-Brücke und dann durch die Innenstadt bis in ein Parkhaus. Sascha Fassbender mit den weiteren Infos. Auf der Teststrecke kommunizieren Autos, Busse, Ampeln und Navigationssysteme untereinander. Dadurch bekommen Verkehrsteilnehmer in Echtzeit Infos über Staus, Sperrungen, Umleitungen oder nötige Rettungsgassen. Ab Juli wird das inoffiziell getestet. Ende August ist dann die offizielle Eröffnung der Strecke. Laut NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst würde automatisiertes Fahren den Verkehr sicherer und effizienter machen. Beim Projekt arbeitet die Stadt unter anderem zusammen mit Straßen NRW, Vodafone, der Technischen Hochschule Aachen, Siemens und Ford. Das machen die Nachrichten mit Anna Tefert. Hier ist das Wetter bei Radio Neandertal. Es ist ein sonniger Tag, zwischendurch geht mal angenehm ein kleiner Wind. Die Temperaturen erreichen bis zu 27 Grad. Aktuell messen wir in Wülfrath-Düssel 20 Grad. 20 sind es auch am Mohnberg in Monheim. Morgen ändert sich nichts, es gibt viel Sonne, etwas Wind, dazu Werte um 29 Grad. Das Radio Neandertal Stau-Update. A3 Oberhausen-Köln zwischen Kreuz-Silden und Raig-Langenfeld 2 Kilometer Stau. Die 46 Wuppertal-Düsseldorf zwischen Barmen und Katernberg 2 Kilometer stockend. Weiter zwischen Kreuz-Silden und Raig-Düsseldorf-Süd 2 Kilometer stockend. Die 46 jetzt Heinsberg-Düsseldorf zwischen Raig-Neuss-Süd und der Fleher Brücke 4 Kilometer stockend. Und eine Meldung noch von der A52 Essen-Düsseldorf zwischen Kreuz-Düsseldorf-Nord und dem Mörsenbrocher Ei. Hier stehen sie 1 Kilometer im Stau. Blitzer haben sie uns aktuell keine gemeldet. Allen unterwegs eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Kommen Sie gut an Ihr Ziel. I often tell myself that we could be more than just friends. I know you think that if we move too soon, it will all end. I live in misery when you're not around. I won't be satisfied till we're taking those vows. What's it gonna be? Cause I can't pretend. Don't you wanna be more than friends? Hold me tight and don't let go. Hold me tight and don't let go. What's it gonna be? Cause I can't pretend.

sind. Jeden Abend ihre Kinder nach Zecken absuchen, habe ich auch gestern noch gemacht, weil Borreliose oder Hirnhautentzündung, ausgelöst durch diesen FSME-Virus, fände ich jetzt nicht so toll. Aber Sie sagen, wer hier in Nordrhein-Westfalen bleibt, alles entspannt, wir müssen uns nicht impfen lassen. Die FSME-Impfung ist tatsächlich nur empfohlen, wenn man sich in entsprechenden Risikogebieten in Süddeutschland oder auch in anderen Ländern aufhält, auch Tschechien. Dann ist es wichtig, alle anderen brauchen diese Impfung nicht, es sei denn, sie fahren eben nach Österreich zum Wandern oder in den Bayerischen Wald oder in Schwarzwald oder in entsprechenden Gebiete. Dann sollte man über die Impfung nachdenken, sonst braucht man sie nicht. Wenn eine Zecke da ist, was dann? Ganz kurz Ihr Tipp? Wenn man eine Zecke findet, die schon gestochen hat, sollte man sie vorsichtig rausziehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Kartenschleifen, spezielle Zangen, auch die ganz normalen Pinzetten sind natürlich geeignet. Und wichtig ist, dass man die Zecke sehr vorsichtig rauszieht, also vielleicht ein bisschen ruckelt, aber eben langsam. Wenn man zu schnell zieht und zu stark reißt, dann riskiert man, dass die Zecke auseinanderreißt und die Mundwerkzeuge in der Haut stecken bleiben und sich entzünden können. Und dann müsste man tatsächlich den Arzt aufsuchen. Mit ein bisschen Geduld kriegt man die Zecke eigentlich gut raus, dann sollte eben auch nichts passieren. Es ist warm, es ist Zeckenzeit und die Tipps hatte Susanne Glasmacher vom Robert-Koch-Institut. Vielen Dank. Radio Neandertal. Neu im besten Mix. Shawn Mendes, In My Blood. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Radio Neandertal. Help me. It's like the walls are caving in.

Hey Schatz, Lust auf eine Runde Stadtland Fluss? Okay, aber ich fahr. Sorgt auch bei Ihnen für jede Menge Spaß. Das Skoda-Dieselversprechen für Euro 6 Diesel. Damit sorgen wir dafür, dass Sie, egal was die Zukunft bringt, in Fahrt bleiben. Auch in Ihrer Stadt. Und das Beste, wer jetzt seinen alten Diesel gegen einen neuen Skoda-Diesel eintauscht, erhält von uns einen Bye-Bye-Bonus von bis zu 7.500 Euro. Mehr beim teilnehmenden Skoda-Partner oder unter skoda.de/dieselversprechen. Skoda. Simply clever. Wuschen, wuschen. Neue Waschmaschine. Nicht. Doch. Nicht. Doch. Mach ich einfach. Nicht. Brauch ich aber. Nicht. Weiß. Nicht. Geht's. Nicht. Oder doch. Nicht. Doch. Entscheiden ist einfach. Nicht. Doch. Weil die Sparkasse verantwortungsvoll mit einem Kredit helfen kann. Mehr Infos in Ihrer Sparkasse oder unter sparkasse.de. Jungs, der Helmer ist geschenkt. Jetzt reißt euch zusammen und macht das Ding rein. Welches Ding, Trainer? Na, das Foto vom Kassenbon. Und wo rein? Ins Internet, Mann! Bei jedem 11. Fernseher erhalten Sie Ihr Geld zurück. Einfach TV-Gerät kaufen, Kassenbon bis zum 10. Mai auf medimax.de hochladen und den Kaufpreis zurückerstattet bekommen. Medimax. Einfach gut beraten. Wuschen, wuschen. Neue Waschmaschine. Nicht. Doch. Nicht. Doch. Die Sparkasse hilft bei wichtigen Finanzierungen. Mehr Infos in Ihrer Sparkasse oder unter sparkasse.de. Oh, ich hatte vielleicht einen Traum. Mhm. Bei uns im Garten hatte ich eine Erleuchtung. Ach. Es war wunderschön. Und dann? Und dann bin ich zu Aldi. Noch mehr Solarfackeln kaufen. Aldi macht Träume wahr. Denn ab dem 7.5. gibt es Edelstahl-Solarfackeln für je 9,99 Euro. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Solo, a Star Wars Story. Ab 24. Mai im Kino. Beginnen Sie Ihr eigenes Abenteuer und sichern Sie sich jetzt beim Kauf eines neuen Renault Kadjar 5.000 Euro Abwrackprämie für Ihren alten Benziner oder Diesel. Gültig bis 31. Mai. Bei allen teilnehmenden Renault-Partnern. Psst, psst. Liebe Nachbarn, hören Sie das auch? Was das bedeutet? Penny hat jetzt Payback. Ab sofort auch in Ihrem Markt Payback-Punkte sammeln und von tollen Aktionen profitieren. Erstmal zu Penny. Unsere Nummer 1, Prinzen! Prinzen! Gewinne wie ein Weltmeister mit Prinzenrolle. Jetzt 3 Prinzenrolle-Produkte kaufen und mit etwas Glück 3x 10.000 Euro oder weitere meisterliche Preise gewinnen. Prinzenrolle von der Beukeler. Prinzen! Ich weiß nicht, wie meine Frau das macht. Immer wenn es eigentlich schon zu spät zum Einkaufen ist, findet sie einen Supermarkt, der noch auf hat und schickt mich hin. Ich liebe Frauen, die einem zeigen, wo es lang geht. Mach's wie seine Frau. Finde mit das Örtliche die Öffnungszeiten von allen Geschäften in deiner Nähe. Auch unterwegs, auf deinem Smartphone. Das Örtliche, ohne Ö fehlt dir was. Ein Angebot ihrer Verlage, das Örtliche. Liebe Nachbarn, wir von Penny wünschen einen guten Start in die kurze Woche und haben zum Vatertag ganz besondere Angebote für Sie. Butchers Tomahawk Steak, je 100 Gramm nur 2,49 und deutsche Speisekartoffeln, das 4-Kilo-Netz für nur 1,11 Euro. Also die ganze Woche? Erstmal zu Penny. Wusstet ihr, den Crafter gibt's jetzt für Gewerbekunden ab 219 Euro im Monat. Und die Umweltprämie, ups, für euren Gebrauchten gibt's auch noch. Am besten sprintet ihr gleich los zu eurem Volkswagen-Nutzfahrzeugepartner. Jetzt den Crafter für 219 Euro im Monat leasen und losfahren. Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH. Radio Neandertal. Unsere Hits gleich nach 11. Das ist der beste Mix. Warum machst du dir einen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich versteh dich nicht. Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus. Nichts ist gut genug, du haust dich selber raus. Wann hörst du damit auf? Wie ich dich seh, ist für dich schon. Der beste Mensch bist du, ich roll den Rücken.